Morning! Guten Morgen! Hey, I have good news for you! Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich! It doesn't matter what's going on around you, the Prince of Peace is in your heart! Egal, was um dich herum geschieht, der Friedefürst ist in deinem Herzen! And the peace of the kingdom is not the absence of problem, but it's the presence of the Prince of Peace! Der Friede des Königreiches ist nicht das Fehlen von Problemen, sondern ist die Anwesenheit vom Friedefürsten! Isn't that good news? Sind das nicht gute Neuigkeiten? Look, let's go to Isaiah chapter 9, verse 6 and verse 7. Lass uns zu Jesaja 9, Vers 5 gehen. Here is the announcement of what's going to happen when Jesus will come. Hier ist die Ankündigung, was geschehen wird, wenn Jesus kommt. Look what it says. Schau, was da steht. For unto us a child is born, unto us a son is given. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. The government will be upon his shoulder. Er wird die Herrschaft übernehmen. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Prince of Peace. Friedensfürst. Oh, the Prince of Peace is coming to this world to bring true peace. Oh, der Friedefürst wird auf diese Welt kommen, um wahren Frieden zu bringen. Look how the prophet continues. Schau, wie der Prophet weiterfährt. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Auf, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende sei. This is crazy. Das ist verrückt. It's so incredibly wonderfully crazy. So unglaublich wundervoll verrückt. What is biblical peace? Was ist biblischer Friede? Biblical peace is completeness, wholeness, health, prosperity. Biblischer Friede ist Vollkommenheit, Ganzheit, Gesundheit, Wohlstand. And the Bible says that of the increase of his government of peace there will be no end. Und die Bibel sagt, dass er seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen wird. So do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It doesn't matter how well you are today, there is always more. Es spielt keine Rolle, wie gut es dir heute geht, es wird immer mehr geben. You know, sometimes my heart is so exploding with joy in the goodness of God. Weißt du, manchmal explodiert mein Herz aus Freude über die Güte Gottes. That I wonder how much more of the goodness of God can I experience. Dass ich mich frage, wie viel mehr Güte Gottes kann ich denn noch erleben? And then there's always more. Und da gibt es immer noch mehr. Always more. Immer mehr. You know, we just did a live. Wir haben soeben ein Live gemacht. And in the middle of the live, I just had this impulse of the Holy Spirit. Und mitten im Live hatte ich den Impuls vom Heiligen Geist. Very shortly and quickly preach the gospel. Sehr kurz das Evangelium zu predigen. And make an appeal for people to surrender their life to Jesus. Um es möglich zu machen, dass Menschen ihr Leben Jesus geben können. And I did not count how many people gave their lives to Jesus. Und ich zählte nicht, wie viele Menschen ihre Leben Jesus gaben. We get messages from all over the world how people are saved, healed and transformed through the gospel of peace. Wir bekommen Nachrichten aus der ganzen Welt, wie Menschen gerettet, geheilt und verändert werden durch das Evangelium des Friedens. You know, if you would have said to me, wenn du mir gesagt hättest, that hundreds of thousands of people have listened to my teachings on the new covenant, I would have never believed that. Dass 100.000 Menschen sich meine Lehre über den neuen Bund angehört haben, hätte ich das nie geglaubt. If you would have said to me, my book is going to be translated into Farsi, which is the language of Iran. Wenn du mir gesagt hättest, dass mein Buch in Farsi übersetzt wird, was die Sprache Irans ist, I would have said, what? Hätte ich gesagt, was? If you would have said to me, Reinhard, your teachings are going to 6 continents of the world, I would have said, what? Wenn du mir gesagt hättest, Reinhard, deine Lehren gehen zu allen 6 Kontinenten dieser Welt, hätte ich gesagt, was? Yes. Ja. And there's always more. Und es gibt immer noch mehr. You know, every time we conquer great things in the kingdom, there is always more. Jedes Mal, wenn wir große Dinge im Königreich erobern, gibt es immer noch mehr. And that's the incredible thing about the kingdom of peace. Und das ist das Unglaubliche am Friedefürsten. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. We have so many times the wrong approach. Wir haben so oft den falschen Ansatz. Our approach many times is to fight sickness. Unser Ansatz ist sehr oft gegen Krankheit zu kämpfen. I think that's an unhealthy approach. Ich denke, dass dies ein ungesunder Ansatz ist. Don't please hear what I'm not saying. Höre bitte nicht das, was ich nicht sage. I understand that we need to reject sickness. Ich verstehe, dass wir Krankheit zurückweisen müssen. But instead of putting our focus on the sickness, how about putting our focus on health, which is a part of the kingdom of God? Anstatt unseren Fokus auf die Krankheit zu legen, wie wäre es, wenn wir den Fokus auf Gesundheit legen, was ein Teil des Königreiches Gottes ist? That's what people in the world do. Schau, das tun Menschen in der Welt. They get themselves a good coach. Sie holen sich einen guten Coach, who teaches them how to fix up their lives. Der sie lehrt, wie sie ihr Leben regeln können. But the problem is, without the presence of the Prince of Peace, it's not a permanent fix. Das Problem aber ist, ohne den Friedefürsten wird es nicht von Dauer sein. It's fragile. Es ist zerbrechlich. You have to understand that through Jesus Christ. Du musst verstehen, dass durch Jesus Christus. The Bible says that there is no stopping, which means it never just remains the same. Die Bibel sagt, dass es kein Aufhalten gibt, was bedeutet, dass es nie das Gleiche bleibt, dass es nie gleich bleibt. There is a constant increase of the government, which means the lordship of Jesus. Da gibt es ein ständiges Wachstum der Regierung, was die Herrschaft von Jesus bedeutet. And the peace. Und des Friedens. So, I don't understand how Christians can settle for what they've got in their life. Ich verstehe nicht, wie Christen sich mit dem zufrieden geben können, was sie in ihrem Leben haben. You know, sometimes I feel like a donkey with a carrot tangling in front of my nose. Manchmal fühle ich mich wie ein Esel mit einer Karotte, die vor meiner Nase hängt. Whenever I think, now I got everything, I realize, oh my God, there's so much more. Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich alles, realisiere ich, dass es noch viel mehr gibt. There is no end of the increase. Es gibt kein Ende der Zunahme. I love that kind of a kingdom. Ich liebe diese Art von Königreich. That's the kind of peace we want to live by. Das ist die Art von Frieden, in dem wir leben wollen. That's the peace that the Prince of Peace has already paid for you. Das ist die Art von Frieden, für die der Friedefürst für dich bereits bezahlt hat. Tomorrow we continue to talk. Morgen sprechen wir weiter darüber. Guys, thank you for listening. Danke, dass ihr zuhört. We appreciate that. Wir schätzen das. See you tomorrow. Bis morgen.